Es war aber einer krank, Lazarus von Bethania, aus dem Flecken der Maria und ihrer Schwester Martha. Es war aber die Maria, die den Herrn mit Salbe gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus krank war. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Da es aber Jesus hörte, sagte er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern für die Herrlichkeit Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Es liebte aber Jesus die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Wie er nun hörte, dass derselbe krank sei, blieb er zunächst noch 2 Tage an seinem Aufenthaltsort. Dann erst sagt er zu den Jüngern, lasset uns wieder nach Judä ziehen. Sagen die Jünger zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und du gehst wieder dahin? Antwortete Jesus, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn einer am Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber einer bei Nacht wandelt, der stößt an, weil kein Licht darin ist. So sprach er, und nach diesem sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er davon kommen. Jesus aber hatte von seinem Tode gesprochen, sie dagegen meinten, er spreche von der Ruhe des Schlafes. Hierauf sagte es ihnen Jesus denn frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich freue mich darüber, dass ich nicht dabei war, um euretwillen, damit ihr glaubet, aber lasset uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der Zwilling genannt, zu den Mitjüngern, ja, wir wollen auch gehen, auf dass wir mit ihm sterben. Da nun Jesus kam, traf er ihn schon 4 Tage im Grabe. Bethania aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Viele aber von den Juden hatten sich im Hause bei Martha und Maria eingefunden, um sie zu trösten wegen des Bruders. Die Martha nun, wie sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß zu Hause. Da sagte die Martha zu Jesus, Herr, wenn du da gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch auch so weiß ich, das, was du von Gott erbittest, das wird dir Gott verleihen. Sagt zu ihr Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Sagt zu ihm Martha, das weiß ich, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Sagt zu ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie sagt zu ihm, ja, Herr, ich habe den Glauben, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt, ging sie fort und rief ihre Schwester Maria und sagte ihr heimlich, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es gehört, erhob sie sich eilig und ging zu ihm. Jesus war aber noch nicht in den Flecken gelangt, sondern er befand sich noch an der Stelle, wo ihm Martha entgegengekommen war. Die Juden nun, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, als sie sahen, dass Maria so schnell aufstand und fortging, folgten sie ihr, in der Meinung, sie gehe zum Grab, um da zu weinen. Maria nun, wie sie dahin kam, wo Jesus war, sobald sie ihn erblickte, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wenn du da gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Da nun Jesus sie weinen sah und ebenso die mit ihr gekommenen Juden, ward er tief bewegt im Geist und erschüttert. Und er sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sagen sie zu ihm, Herr, komm und siehe. Jesus weinte. Da sagten die Juden, siehe, wie er ihn so lieb gehabt hat. Etliche aber von ihnen sagten, konnte dieser, der dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht auch machen, dass der da nicht starb? Abermals tief erregt geht Jesus zum Grabe. Es war aber eine Höhle, und darauf lag ein Stein. Sagt Jesus, schaffet den Stein weg. Sagt zu ihm die Schwester des Verstorbenen, Martha, Herr, er riecht schon, es ist ja schon 4 Tage. Sagt Jesus zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, dass du, wenn du glaubest, die Herrlichkeit Gottes sehen sollst? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen nach oben und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit erhörst, aber es ist mir um das Volk, das da herumsteht, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dieses gesagt, rief er laut, Lazarus, komme heraus. Der Verstorbene kam heraus, die Füße und die Hände mit Binden zusammengebunden und sein Angesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Sagt Jesus zu ihnen, bindet ihn los und lasset ihn hingehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und zusahen, was er getan, wurden gläubig an ihn, etliche von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was Jesus getan. Da riefen die Hohenpriester und Pharisäer ein Synhedrium zusammen und sprachen, was machen wir, da dieser Mensch so viele Zeichen tut? Wenn wir ihn so gehen lassen, so werden noch alle an ihn glauben und werden die Römer kommen und uns Land und Leute nehmen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der dieses Jahres Hohepriester war, sagte zu ihnen, mit eurem Wissen ist es nichts, so kommt ihr auch nicht zu dem Schluss, dass es für euch besser ist, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk zugrunde gehe. Dieses sagte er aber nicht von sich selbst, sondern weil er Hohepriester war dieses Jahres, weiß sagte er, dass Jesus sterben sollte für das Volk, und nicht allein für das Volk, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes zur Einheit versammle. Von jenem Tage an nun beschlossen sie, ihn zu töten. Da wandelte Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern er zog sich zurück von da in eine Gegend nahe bei der Wüste, nach einer Stadt namens Ephraim, und dort hielt er sich mit den Jüngern auf. Es war aber nahe am Passa der Juden, und viele zogen hinauf nach Jerusalem aus der Gegend, vor dem Passa, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und standen und sprachen im Tempel zusammen, was meint ihr? Er wird wohl nicht auf das Fest kommen? Es hatten aber die Hohenpriester und die Pharisäer Anordnung getroffen, dass, wer seinen Aufenthalt wisse, es anzeigen solle, damit sie ihn greifen könnten.